Laut Meldungen aus Seoul werden in Südkorea die fünfte Volksaktion für den Rücktritt der Präsidentin, die gegen das Volk frontal vorgeht, und der Generalaufstand Ende November vorbereitet. Die Notbürgeraktion für den Rücktritt der Park-Geun-Hye-Regierung hielt am 23. November im Sitzungssaal des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften in Seoul eine Pressekonferenz ab und kündigte für den 26. November eine heftigere und ernsthaftere Protestaktion für den sofortigen Rücktritt der Park-Geun-Hye-Regierung an, an den in Seoul 1,5 Millionen und landesweit 2 Millionen Menschen teilnehmen soll. Für den Generalaufstand Ende November plant die Organisation nebenan den Generalstreik der Arbeiter, die Ungehorsambewegung der Bürger gegenüber der Regierung, den Marsch der Bauern mit Landmaschinen zum Blauen Haus, den Schulstreik der Studenten und so weiter.